Ja, dann herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Danke, Hans Hartke. Das ist meine Liste schon. Ich nehme mich auch die Fetzenschädel ganz oben. Ja, reden wir über die Fetzenschädel kurz. Fetzenschädel gibt es? Ja, gibt es die Fetzenschädel noch? Ich weiß es nicht. Vergangenes Jahr hat es noch gegeben. Ja. Dann gab es die Weihnachtsserie, aus der nichts geworden ist. Stimmt, genau. Und seitdem sind wir moratorisch. Seitdem sind die Fetzenschädel auf Eis. Ja, man weiß nicht, was mit den Fetzenschädel passiert. Es laufen gerade voll viele Projekte und... Bei dir? Also mein größtes Projekt ist ja, sitzt auf dem anderen Ende von der Couch und bimmelt mit der Glocke. Und wir sind schon im Zentrum des Themas. Neben mir sitzt der Hans Hartkern lässig im Sofa. Ja. Er hat ein bisschen längere Haare gekriegt. Den Bart hast du eigentlich meistens schon immer die ganze Zeit. Die Haare wirken so ein bisschen wie, letztes Jahr war es eher so Danny Ricciardo. Und heute erinnert es mir so ein bisschen an den einen... Albano. Albano. Du hast ein bisschen eine Albano-Frisur. Ja, Albano. Man muss erklären, die Glocke kommt von deiner Tochter. Ja. Die da mit einem Schnuller megamäßig herum Albert. Ja, das ist meine Tochter. Die ist jetzt ein Jahr und ein paar Tage alt. Noch kurz nachdem wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben bei dir, ist dann wirklich die Ilvi auf die Welt gekommen. Die war praktisch schon unterwegs. Bist jetzt endlich fertig mit deiner Torten? Ja. Trüffeltorte. Ich möchte schon seit Monaten Trüffeltorte testen. Ja, war gut. Ich hatte gerade so ein Wirtschaftstutorial und der Dr. Dirk Solte erklärt Dinge immer mit Trüffeltorte. Was? Alle stürzen sich auf die Trüffeltorte und ich habe das jetzt unbedingt ausprobieren müssen. Ob alleine deswegen. Aber so richtig Trüffel habe ich da jetzt keinen ausgeschmeckt, oder? Nein, Trüffel heißt ja nur die Art und Weise, wie die Schokolade aussieht. Ah. Das hat was mit Trüffel, das ist so wie Buchstabensuppe, aber es hat nichts. Das sind aber Buchstabensuppe. Ich habe das aber ursprünglich auch gedacht, ja. Okay. Ja. Also. Wenn es mir jetzt, nachdem ich vorhin das gesagt habe, in die Goschen haust, das wirst du nicht machen, weil du wirst den Headset nicht beschädigen. Also da sitzt ein Mann, der total verschuldet ist und eine Fettleber hat. Ja, die Fettleber habe ich gar nicht mehr so. Ah, ist die weggekommen? Naja, doch, ein bisschen ist sie noch da. Aber ich hab brav hinterher abnehmen. Also ich bin am Weg von Bud Spencer zu Terence Hill. Und übermüdet bist du auch nicht? Übermüdet bin ich schon. Ich bin nicht übermüdet, obwohl ich seit einem Jahr keinen normalen Schlaf mehr habe. Mhm. Also Schlaf ist bei ihr so, dass er sehr variabel ist. Ja? Das ist in jeder Lebensphase, die sie bis jetzt gehabt hat, in einem Jahr haben Babys viele Lebensphasen, hat sie unterschiedlich geschlafen. Momentan schläft sie so, dass sie einmal in der Nacht aufwacht. Und untertags 3 bis 4 Mal schläft. So eine halbe Stunde bis maximal 2 Stunden, aber das ist selten. So kommt man ein bisschen zu einem Schlaf, wenn man halt einfach damit lebt, dass man um 2 in der Nacht aufwacht und um 7 spätestens wieder aufwacht und um 10 erst schlafen geht. So haben wir in den letzten 2 Wochen einen Nachhaus gehabt. Ja, aber du warst saufen und die hat das Spaß gemacht. Nein, also ich war arbeiten und habe mir dazwischen das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und jetzt den Nürburgring angeschaut. Mein Gott! Das ist auch so ähnlich. Du schaltest immer nur eine Gehirnhälfte ab. Naja, es gibt ja andere Kinder, die haben ja viel schlimmere Schläge. Also sie ist eh ganz, ganz fein, weil sie schläft relativ gut ein, dann relativ tief. Ich habe jetzt von einer Mutter gehört, die muss immer neben dem Kind liegen, wenn das Kind schlafen soll. Und das muss man mit meiner Tochter zum Glück nicht. Was? Andere sagen, das Kind muss bis zum 10. Geburtstag im Bett mit den Eltern schlafen. Andere sagen, also alles, was du machst, wirst du jemanden finden, der die dafür ganz schlimm findet, dass du das machst. Hast du einen guten Schlaf normalerweise für dich? Ich habe normalerweise einen sehr guten Schlaf. Und das Babyfon weckt dich auf oder weckt dich deine Frau auf, die vom Babyfon aufgeweckt wird? Wir machen ja 50-50, wir probieren das zumindest. Ja, aber wer wird aufgeweckt? Na, wir haben uns die Nacht aufgeteilt. Sie macht bis 1. Achso, du verbringst dies ab 1. Die Nacht beim Kind? Nein. Die Zeit von schlafen gehen bis 1 Uhr in der Nacht übernimmt meine Frau. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn das Kind da aufwacht, geht meine Frau und kümmert sich drum. Und wenn das Kind nach 1 aufwacht, kümmere ich mich drum. 6 Stunden schlafen. Aber es ist nicht in der Zeit beim Kind? Nein, wir schlafen beide im Ehebett. Und mein Herzkind dann mein von draußen kind schreien oder ja, über das Babyphone? Nein, das Babyphone haben wir nur für... Die Türen sind offen. Die Türen sind offen, genau. Das heißt, beide werden aufgeweckt... Nein. Deiner ist zuständig. Es wacht meist, genau. Der nicht aufgeweckt wird, entweder schlaft man weiter. Mir passiert es das oft, dass ich einfach weiter schlafe. Weil ich halt vor Mitternacht zu tief schlafe. Das ist dann gar nicht so sehr mitkriege. Und sie hat sich, glaube ich, ist jetzt so Kopfhörer drin, so Anstöpsel. Ach so, die sie sich dann halt eine tut und dann hört sie es nicht und dann er ist dann in der Konsequenz. Und dann geht man zum Kind und dann nimmt man es hoch und gibt ihm ein Bussi aufs Kopf und Mama kriegt so ein Flaschi. Und dann schläft sie eigentlich relativ schnell wieder ein. Und generell einschlafen wird da gesungen. Ja. Ein Wiegenlied. Sie funktioniert total gut mit Singen. Wenn man ihr ein Lied vorsingt, dann hört sie auf zu weinen. Also wenn sie sich... Was süß. Jetzt musst du zum Singen anfangen. Ja, aber ich mag ja nicht in einem Podcast singen. Du kommst herein mit einem, sagen wir es mal, kleinen Geschenk. Zum Einschlafen? Da hat meine Frau ja ein eigenes Lied für sie geschrieben, ein eigenes Schlaflied. Ein Schlaflied. Und das funktioniert wirklich gut. Aha. Und das wird dann immer nur zur Schlafenszeit dann vorgetragen. Ja, genau. Weil das ist ja wirklich so, dass der Reiz dann so funktioniert, gell? Wie ist der Tagesablauf? Der Tagesablauf, ja. Ich stehe auf in der Früh. Wann ist das? Um 8. Ach so, ein bisschen früher wahrscheinlich. Naja, es kommt drauf an. Manchmal, wenn sie erst um 4 oder sowas munter wird, glaube ich, was ja auch passieren kann. Also dieses in der Nacht aufwachen kann auch um 4 Uhr sein. Wenn wir jetzt einen Tag haben, wo ich bei ihr bin sozusagen, dann fängt das an um zwischen 6 und 7, wacht sie auf. Und dann wird einmal die Windel gewechselt, dann wird sie einmal eingeschmiert, weil sie halt ein bisschen ein armes Hauterl. Und dann tun wir mal die Wohnung anschauen, ob eh alles noch da ist, was war. Gell? Weil sie braucht ein bisschen, bis sie munter wird. Und dann lege ich sie meistens schon zum Spielen und richte ihr das Frühstück. Einen Brei zum Frühstück, klar. Einen feinen Brei mit Obst. Und dann macht sie meistens eh schon einen Stinko in die Windel. Dann wird die Windel wieder gewechselt. Dann spült sie ein bisschen, dann wird sie eh schon wieder müde. Und dann will sie schon wieder einen kleinen Frühstücksschlaf machen. Dann wacht sie auf. Mama, Vormittag ich gehe dann meistens mit ihr einkaufen oder in die Stadt. Ich gehe mit ihr einmal mindestens aus. Da geht's dann runter mit dem Aufzug. Da fahren wir mit dem Aufzug auf und dann gehen wir spazieren. Dann gibt's Mittagessen. Meistens auch wieder in so einem pikanten Brei. Inzwischen, jetzt ist sie schon ein Jahr alt, jetzt darf sie mitessen. Jetzt isst sie alles mit, was es gibt. Mhm. Ja, da gibt es einen Hochstuhl. Du kannst wie normale Menschen essen können. Ja. Hochstuhl, richtig, genau. Wo Kinder normal sitzen können, einen Hochstuhl. So wie erwachsene Menschen. Genau, da sitzt sie dann drinnen und dann kriegt sie dann... Sie steht total auf Schinken und Käse. Gipferl hat sie gern. Und dann spielt sie wieder, dann gibt's Nachmittagsschlaf und dann spielt sie wieder. Und dann gibt's manchmal noch einen Schlaf einen Spätnachmittagsschlaf. Und dann zwischendurch wird dann halt immer wieder die Windel gewechselt. Es schaut so aus, schlafen, essen, ja. Windel wechseln, schlafen, essen, Windel wechseln, schlafen, essen, Windel wechseln. Hin und wieder irgendeine Reinigungstätigkeit durchführen. In der Wohnung? Nein, das beim Kind. Am Kind. Am Kind, ja. Also, oder was sie an ist jetzt eigentlich selber aufgekraxelt? Was, wo? Da auf, da ist jetzt dann selber aufgekraxelt. Oder was? Vielleicht hast du es ein bisschen aufgehoben. Habe ich es auch. Okay. Und dann ist aber eh schon wieder Schlaf. Zähne sind auch schon vorhanden. Zähne hat sie schon grad. 6, ja, der 7. kommt gerade aus. Aha. Passiert das öfters, dass du ihr den Finger im Mund steckst und sie beißt zu? Nein, sie hat noch nicht zugebissen. Sie steckt mir oft den Finger im Mund. Und du beißt zu? Ja, das ist scherzhaft. Bisschen, das taugt ihr dann voll, dann quietscht sie voll lachen. Und das heißt, das Kind ist eigentlich immer beaufsichtigt, bis auf die Schlafzeiten, wenn man es dann her. Da ist es eigentlich auch beaufsichtigt, in dem Sinn, dass es im Gitterbett ist. Da kannst du nicht raus. Da kannst du nicht raus springen, ja. Weil es wird sonst halt außerfallen und es sich wehtun und so. Es kann schon sein, dass ich kurz einmal rausgehe, wenn sie da ganz allein mit sich spült und die Wäsche einschaltet oder die Wäsche holt zum Aufhängen da. Ja, das Klo musst du auch einmal, ne? Ja, dann nehme ich selber mit. Ernsthaft? Mhm. Man verliert jegliche Scham und Hemmung, also wenn man die Kacke wegwischt. Teilt sich das auch relativ gleich auf. Die teilen schon, sehr gut auf. Funktioniert das mit die 50? Es funktioniert mit die 50-50 gut. Man kann das dann immer erst im Nachhinein sagen, gell? Mhm. Weil jetzt war die Frau in Karenz und ich habe gearbeitet und jetzt werde dann ich in Karenz gehen und sie dort arbeiten. Ja, Ende Juni ist Zeugnistag. Mhm. Genau, dann gehe ich. Praktisch fast ein ganzes Jahr in Karenz. Kannst Sommer hast du ja auch Urlaub. Ja. Letztes Jahr waren wir schon, ich weiß ja schon nicht mehr, mit zarten 2,5 Monaten ist er das erste Mal in der Adria gesessen. Mhm. War ja nicht ganz geheuer. Familienurlaubsort Grado, Familienurlaubsort Grado, wunderschön mit den Großeltern. Und dieses Mal? Diesmal wieder Grado. Ich bin jetzt ein, weißt du? Ihr habt immer dasselbe Hotel, oder? Entspannung, ja genau, dasselbe Hotel, seit Jahren schon. Entspannung entsteht dann, wenn nichts Spannendes passiert. Ich weiß jetzt schon, was am zweiten Tag zum Mittagessen geben wird. Und ernsthaft? Spaghetti. Ja, nee. Ja. Nein, aber ich frage. Wiener Schnitzel und Spaghetti. Nein, das ist nämlich das Geile an dem Hotel, die haben eine wirklich gute Küche. Dass ich weiß, es gibt wieder diese genialen Strozzabretti mit. Nein, es ist ja die Hochzeitsreise zum Beispiel, das war ja so ein bisschen, Abenteuer kann man nicht sagen, aber halt so. Aber so Auto, mit einem Auto, Rundreise auf einer Remote Island. Und das war halt schon für mich jetzt nicht unbedingt Entspannung. Es war zwar schön und lustig und toll und Erlebnis, aber entspannend war es nicht. Und gerade Entspannung ist halt etwas, was ich jetzt schon auch, auf das ich mich schon sehr freue. Und es ist 2,5 Stunden von Kärnten weg. Fühlst du dich eigentlich wohl, wenn du deine Eltern besuchst? Ja, total. Schon. Ja. Und sie freien sich ja an Haxen aus. Es ist nicht irgendwie zusätzliche Aufregung. Na, also für mich gar nicht. Es ist sogar angenehm, weil du hast dann halt auch jemanden, der sich freut, wenn er das Kind nehmen darf. Mei, darf ich das Kind füttern? Sagen. Boah, ja bitte, unbedingt, weil es ist für mich jetzt ja nichts Spektakuläres oder Spannendes, das Kind zu füttern. Ich weil du gesagt hast, ihr habt die Ilvi ins Meer dann. Ist das für die Haut okay? Ich meine, ja. Schon? Ich glaube schon. Warst du auch schon mit ihr beim Eishockey? Nein, noch nicht. Es war, aber ich werde sie mal mitnehmen, auf jeden Fall. Also gibt es ja dann auch so Kopfhörer für Babys. Ich habe jetzt dann gestern habe ich in der U-Bahn eine Schauspielkollegin getroffen und die hat gesagt, sie war beim Elton-John-Konzert und da waren ganz viele Eltern mit Babys, die halt so Kopfhörer den Kindern aufgesetzt haben. Ja, das sieht man auch oft auf Rennen, wo Motoren, aber ich schaue jetzt dann gerade nämlich die Finalserie. Was für Finalserie? KC gegen die Guinea Capitals. Und da schaut sie schon ganz interessiert am Bildschirm mit. Der Saft ist da hinten, schau. Jeden zweiten Montag wird Musik gemacht, nach wie vor. Lustig, das habe ich mir, glaube ich, auch aufgeschrieben. Wir haben das nicht ein einziges Mal gemacht und die haben es seit fast einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr gesehen. Aber es sind so viele Sachen, die ich immer vorgenommen habe. Ich habe ja auch lustigerweise gesagt, ich möchte unbedingt 4 oder was, mehr als 3 Kinder, wäre schon toll oder so. Ja, stimmt. Nein. Was mittlerweile nicht mehr. wegen ist es ja auch kein finanzieller Aspekt, obwohl ich glaube, du hast auch leuchten lassen, dass Geld so nicht so einfach ist, wie ursprünglich gedacht. Du hast ja auch jetzt eine Wohnung gekauft. Ich habe keine Wohnung gekauft. Es ist doch alles ein bisschen anders gekommen und das ist relativ kurzfristig. Alles und total schnell. Ja, das mit der Wohnung, das hat sich dann halt irgendwie so ein bisschen ergeben. Was war jetzt ausschlaggebend? Die Wohnung war zu klein? Also, ich habe mir das alles ein bisschen romantischer vorgestellt in der kleinen Wohnung, als es dann eigentlich im Endeffekt auch war. Es ist irgendwie dann die Frage, wie wenn du zur Miete wohnst, dann zahlst du halt für jemand anders die Wohnung ab und wenn du dann Kredit nimmst, Kredit ist das neue Sparbuch und die Zinsen gerade so gut und günstig und alles, dann haben wir gedacht, okay, was soll's. Im schlimmsten Fall verlieren wir sie halt, wenn wir den Kredit nicht zahlen können, was jetzt aber eben klar. Das Hauptargument war das Platz, obwohl eigentlich die Wohnung war gar nicht Platz. So klein. Eigentlich die war nicht Küche so klein, war ja. Klein, aber sonst? Das war das Badezimmer, war nicht, was du meinst. Wenn du ein Badezimmer hast, das unter einem Quadratmeter groß ist, ist es halt alles. Es ist, natürlich wäre es gegangen, wenn man sich anschaut, was eigentlich alles geht, aber es ist jetzt dann halt dann doch auch sehr viel bequemer. Und Stimmt, ja. Das ist jetzt vom 16. in den 10. Bezirk, genau. In der Nähe vom Räum am Platz, eine Dachgeschosswohnung. Mir gefällt die Gegend sehr gut, weil es halt es ist ganz fein, weil es direkt bei der U-Bahn ist oder sehr nah an der U-Bahn, sagen wir es mal so. Und dann die Male, wo ich da war, ich war früher oft im Schwimmbad da und es ist der jüngste Bezirk, kommt mir vor. Die Leute sind relativ jung. Das ist das Ding, es sind sehr viele Familien und kleine Kinder. Und ich bin ja selber auch ein Wirtschaftsflüchtling aus dem Süden, insofern fühle ich mich da jetzt unter meinesgleichen ist ja wohl. Also. Wirtschaftsflüchtling aus einer Akademikerfamilie, muss man dazu sagen. Ja, in Kärnten gibt es halt leider weniger Arbeit als in Wien. Also deswegen ja. Für Kärnten in Wien. Ja, das ist bei mir genauso. Ja, du bist ja aus der zweiten Minusregion in Österreich. Oberkärnten, das ja, also wenn es jemals in Österreich ein AKW gegeben hätte, bei uns wäre das wieder das Endlager gewesen. Wahrscheinlich, ja. Weil wir haben einen Jörg gehabt, der hätte es nicht zugelassen. Nein, der Jörg nicht. Aber der Erwin verkauft das Waldviertel sofort. Mit Erwin verkauft ja alles. Mittlerweile habe ich gesehen, ein meteorologisches Museum ist verkauft worden, nachdem es renoviert worden ist. Weil wir waren neulich dort, wir haben einen Besuch gemacht zu Hause, auf eine kleine Rundfahrt, und haben das meteorologische Museum besucht und haben festgestellt, dass da keine Öffnungszeiten mehr sind, weil es privat jemandem gehört. Steht noch dein Spickzettel, ich bin nämlich schon durch. Warte mal. Steht noch was, du hast einen harten Bauch. Die bessere Hälfte hat einen harten Bauch gehabt. Soll ich ein bisschen von der Geburt erzählen? Ja, erzähl doch, ja. Ich meine, ist es einfach? Ist nicht einfach, gell? Ich glaube nicht, es dauert lange. Es war, glaube ich, auch sehr schmerzhaft. Es hat dann lang gedauert. Die Hebamme war Gold wert. Ich glaube, sie will ein bisschen zu dir, Titus, ha? Ja, kann eh kommen. Die Hebamme war Gold wert, weil die hat uns genau die richtigen Tipps gegeben. Also das war wirklich, das hat sich ausgezahlt, dass wir die genommen haben. Weil die hat halt so Sachen gesagt wie, ja, jetzt legst du noch einmal nieder und na, du fährst jetzt hier noch nicht ins Spital, weil es ist noch viel zu früh, die schicken die wieder heim und so. Ach so, okay. Ja. Und sie ist dann auch gekommen. Ja, sie war wirklich, wirklich ein Fels in der Brandung. Und dann auch danach, nach der Dings ist sie zum Wochenbett gekommen. Das heißt, die ersten Wochen nach der Geburt, gell, da ist die Frau und das Kind liegen dann sozusagen gemeinsam im Bett. Da waren wir nicht allein, sozusagen. Das war sehr wichtig. Das war es wirklich wert. So viel genau möchte ich über die Geburt gar nicht sagen. Ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Aber sollen wir eine kurze Pause machen? Ja, machen wir eine kurze Pause. Aha, jetzt kommt klassische Musik. Ein Bilderbuch. Irgendeine klassische Musik aus der Playlist? Ja, das ist halt das klassische Musik. Also, hast du einen Plan, dann kannst du das gleich wieder... Den kannst du ja die Haare schmieren. Also rechtzeitig das Haus verlassen geht nicht. Nein, aber das wissen glaube ich inzwischen auch schon alle, die besucht, dass ich sage, es kann sein, dass sie zu früh kommen, es kann sein, dass sie zu spät kommen. Es kommt dann immer irgendwas dazwischen oder sie hat einen anderen Dings. Naja, die Hebamme, insgesamt hat die Geburt 12 Stunden gedauert. Was, echt? Ja, also vor Ort oder? Nein, eben nicht. Also die Wehen haben eingesetzt, irgendwann einmal in der Nacht und dann hat meine Frau eben die Hebamme angerufen und hat gesagt, ja, sehr gut, leg die noch am Lieder, probier noch ein bisschen zu schlafen, sag vor allem den Mann, der soll schlafen, was ich dann auch brav getan habe, weil ich tue das, was man mir sagt. Und wenn dann die Abstände so und so wären, dann rufst du noch einmal an und es wird so um 3 sein und das hat dann auch gestimmt und dann sind wir um 5 ins Krankenhaus gefahren mit dem Taxi. Also ich kann nicht verstehen, wie Menschen da selber mit dem Auto fahren, weil ich war da schon ein bisschen nervös mit dem Ganzen. Mhm. Also ich hätte nicht fahren können. Aber das Taxi hat uns dann ins Krankenhaus gebracht, da sind wir aufgenommen worden und am Vormittag ist dann die kleine Ilvi geschlüpft. Ja, noch 3 Tage oder 4 Tage ist sie dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, die Geburtsklinik, und dann sind wir heimgefahren. Und sie war so ein kleines Putzi. Mhm. 3,5 Kilo, 50 Zentimeter. Es gibt andere Kinder, die sehr viel größer und schwerer sind. Ja, ja. Naja, und dann ist die Hebamme noch ein paar Mal gekommen und hat uns halt geholfen mit dem und dem. Und das sind ja total viele Dinge, die du einfach nicht weißt, weil du die auf komplett andere Sachen konzentrierst. Also wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir vielleicht eine Wärmelampe beim Wickeltisch brauchen. Weil ich das irgendwo einmal gesehen habe und ich gedacht habe, das braucht man. Nur war das halt ein Kind, das ist im Winter in die Berge auf die Welt gekommen, gell, und nicht im Sommer in der Stadt. Okay. Aber dafür haben wir uns zum Beispiel keine Gedanken über das Stillen gemacht, nicht an. Und das war dann aber ein großes Thema, das hat leider nicht so ganz funktioniert. Und deswegen haben wir dann relativ schnell angefangen mit einem Flaschel dazu zu stillen. Das heißt, das war dann eine Zeit lang parallel. Und dann irgendwann einmal hat sie nur noch aufs Fleisch. Das Stillen funktioniert, das hat keine viele Das kann viele Gründe haben, ja. Wir haben 6 Monate gestillt und das heißt, das ist ja, dann kriegst du ja auch ganz viel böse Blick, wenn du sagst, nein, wir haben nicht gestillt, und dann sehr viel schwingt da mit, wenn man sowas sagt. Und es ist jetzt aber nicht so, dass ihr Immunsystem so viel schlechter ist wie jetzt das von anderen Kindern. Das wird wahrscheinlich eh überschätzt, ne? Letzten Endes. Entscheidend. Stillen hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hat das Bruststillen den Vorteil, dass das Kind genau das kriegt, was es braucht, weil es halt so ein Feedback-System hat. Aber an und für sich ist halt in der Muttermilch all das drin, was das Kind braucht, und sie verändert da ihre Bestandteile, je nachdem, in welcher Phase das Kind ist. Mhm. Ach so, automatisch quasi einstellen. Genau, ja, weil das irgendwie über, keine Ahnung, das weiß jetzt nicht ganz genau, wie das funktioniert. Der Nachteil halt ist, dass das Kind an der Mutter pickt. Hat jemand versucht, bei dir zu nuggeln? Ja. Versucht, ja. Das war schon ein bisschen creepy. Ja, aber dadurch, dass sie halt die Mutterbrust ein bisschen verweigert hat, habe halt ich die Möglichkeit gehabt, dazu zu kommen, weil Flasche kann halt der Vater genauso richten und es kann halt der Vater genauso geben. Es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt wollen hätten, aber es hat sich halt einfach so ergeben und dann muss man halt den Plan, den man hat, einfach ändern. So wie immer. Dann hast du halt mit der Brust hast du halt alles, ist es bequemer, du musst nichts mitnehmen, musst kein Flaschel richten, kein Flaschel aufwärmen, hast es immer dabei. Ja, man kann es aber nicht immer auspacken. Ach, geil, scheiß dir nichts. Schon? Das finde ich so lächerlich, wenn sich Leute aufregen. Immer Entschuldigung. Ja, auch, stimmt. Das wollen sie auch alle in der Öffentlichkeit. Es ist ein Baby, das Hunger hat, einfach. Was ist das Problem? Oder? Stört sich oft ist es das Problem, dass man dann plötzlich im Verdacht gerät zu glotzen. Und nicht das Kind anglotzt, sondern die Titten anglotzt. Ja, dann schau halt hin. Das ist dann, weißt du mal, also wenn ich mein Kind, stillen will, dann bin ich, dann gehe ich das ein, dass die Leute hinschauen. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich gehe ja ein, ich trage es ja in der Trage, da schauen mir ja alle Leute an. Das ist halt einfach so. Das akzeptiere ich ja. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn mir jemand anschaut. Dann schaust du, je nachdem, wie es halt drauf bist, lächelst zurück oder du glotzt halt zurück. Welche Sachen sind anders gelaufen, als du dir ursprünglich gedacht hast? Den Schlaf, ich hab mir eigentlich vorgehabt, dass sie brav schlaft, was sie eigentlich eh getan hat. Macht ihr so Sachen wie wenn der eine aufs Kind aufpasst und man selber findet nicht wirklich Stoff, dass man sich dann eine Tablette reinpfeift? Nein. Nicht. Ist nicht notwendig. Aber wir machen das, das ist dieses 50-50, wir tun schon, dass wir uns gegenseitig das Kind abnehmen, dass man halt, dass ich halt einfach sage, hey, ich komme jetzt gerade von der Arbeit und das war echt ein Tag, ich muss mir jetzt eine halbe Stunde hinlegen und danach nehme ich das Kind und dann kannst du dich hinlegen oder umgekehrt oder was ich meine. Me-Time steigt auch, wo ich dann halt einfach sage, ich brauche jetzt einfach nur Zeit für mich ganz allein, weil das, keine Ahnung, wo ich dann halt irgendwas mache. Aber was wir jetzt dann auch wieder stärker forcieren, ist halt so Family Time, wo wir halt alle zu dritt irgendwas machen. Weil sie ist auch entspannter, wenn drei Leute da sind. Weil es mehr zum Entdecken gibt, was zu schauen. Weil plötzlich es passiert was, du bist nicht allein da und das ist... Was? Eichung des SOS? Was heißt das? Ah, durch SOS, ja. Ich glaube, dass ich mir deswegen, also relativ leicht schon mit ihr, weil ich als Sonderschullehrer einfach so viel schon gewohnt bin. Ich habe das in der ersten Folge eher gesagt, dass ich einen Schüler mal gehabt habe, der die ganze Zeit geschrien hat. Gell? Sie schreit auch manchmal. Und mich stört das gar nicht so, wenn sie schreit. Mhm. Also ich habe das in deine Augen gesehen vorher, wie sie so ein bisschen gequengelt hat. Da bist du schon ein bisschen so gewesen, ja. So angespannt und so. Und mich stört sowas gar nicht so. Okay. Ich warte, wenn sie auf zum Lernen anfängt, dann warte ich einmal 30 Sekunden, ob es wirklich ernst ist. Schau mal, was tut sie. Und oft vergisst sie dann drauf, warum sie geplärt hat. Oder, da ist was anderes, das muss ich mir gleich anschauen. Oder in den Mund stecken oder bla bla bla. Mhm. Und auch dieses ganze Gacker-Windel-Geschichten und so. Teilweise muss ich mir da auch die Nasen zuhalten. Weil es schon. Also es ist massiv zum Teil, was da ein Mensch rauskommt. Man kann sagen, ich bin abgestumpft durch meine Arbeit. Oder man kann sagen, ich bin professionalisiert. Krankheiten, ja, also sie hat ein bisschen Hautprobleme. Deswegen auch das Einschmieren und so. Hat sie aber von Geburt an, das ist jetzt dann nicht so selten bei Kindern. Aber sonst war einmal Fieber, da habe ich mir sehr große Sorgen gemacht. Weil es geht so man dann wohin? In die zum Kinderarzt? Arzt. Zum Kinderarzt. Und der Kinderarzt verschreibt dir dann einen Zapfall, wenn es Fieber zu hoch wird. Damit es runtergeht. Genau. Das ist die schonende Variante. Die leberschonende Variante. Das ist so dieses, auf der einen Seite ist halt, das ist halt ein Medikament und das ist halt auch riskant zum Teil, weil es kann halt zu einer Überdosis kommen oder zu einer Unverträglichkeit, man weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite sind Fieberkrämpfe halt, das willst du nicht. Gell? Mhm. Also du willst nicht haben, dass der Kind krampft. Du kannst so viel im Kopf kaputt werden, wenn die Temperatur zu hoch aufgeht. Wir haben uns entschieden, dass wir das machen. Wir impfen ja alles durch, gell? Wir impfen alles, was medizinisch relevant ist, was indiziert ist. Weil es sind ja nicht alle Impfungen im Impfplan drinnen. Stimmt, das kostet. Also zum Teil kostet das gar nicht wenig. Mhm. Bist du Moped. Also 150 Euro legst du dann schon einmal nieder beim Kinderarzt. Und das sind dann aber dann so Sachen wie, kann sein, dass ich das jetzt dann verwechsel, aber Meningokokken. Wo ich mir dann einfach denke, Alter, das ist Gehirnhautentzündung. Weil ich finde, es ist so gemein, Kinder nicht zu impfen. Was ich kein Problem mehr inzwischen habe, ist, wenn Leute Homöopathie oder sowas oder so einen anderen. Das tut wenigstens niemandem weh. Du bist dann halt einfach selber schuld, dass du dem Kind Wasser und Zucker gibst und glaubst, dass dann irgendwie durch eine transzendentale Übertragung das gesund wird, meinetwegen. Das ist halt ein bisschen unser Voodoo, ne? Das Voodoo der Oberklasse. Ja, absolut. Und das sollen sie halt meinetwegen machen. Ich mach's nicht. Andere Leute nehmen es mit in die Messe. Ja, genau. Und ich. Du machst das auch? Nein, in die Messe nehme ich sie nicht mit. Wie schauen so deine Planquadrate aus? Wenn du mit dem Kind das Haus verlässt, ja, dann fährst du eine Runde durch den Park und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, jetzt schauen wir das an, jetzt schauen wir dorthin, sondern eher so, jetzt einmal eine Stunde lang das, irgendwas machen in der Richtung. Ja, also ich verbinde meistens das Nützliche mit dem Angenehmen. Also ich schnalze mir dann um den Bauch rum, ja, und dann gehe ich halt einkaufen zum Hofer oder zum Markt und dann kaufen. Es gibt einen Markt? Ja, in der Leibnizgasse, der ist ziemlich cool. Ja, Gemüse? Meine Mutter nennt den Schreimarkt, weil das so viel geschrien wird. Ja, Obst und Gemüse. Was wird da geschrien? Ja. Gurken, Radis, 3 Pfund, 2 Euro. Inner, frische Marillen. Das ist so cool, weil das sind nämlich, da treffen sich halt alle von überall her. Mhm. Also die burgenländischen Tomatenbauern, genauso wie die Gemüsegroßhändler aus Intersdorf und so und schreien sich halt gegenseitig an. Und das ist halt da sehr günstig. Also, wenn du es vergleicht mit dem Brunnenmarkt. Wurstelprater. Der ist doch in der Nähe, der oder? Der böhmische Prater ist in der Nähe. Böhmische Prater. Der böhmische Prater. Ja, da bin ich schon gewesen. Also mit ihr jetzt noch nicht. Aha. Also schon, aber das hat, da war er noch zu. Es ist noch ein bisschen zu früh für sie. Mhm. Aber wird sicher egal werden. Was ist schon wieder los? Nein, wegen Bewegung, gell? Also ich bin. Bewegung, ja. Für dich oder für beide? Das Ding ist, wir wohnen ja jetzt hinter Stufen versteckt. Also wir sind vorher waren auch Stufen gewesen. ich bin eh jetzt so ein bisschen weggekommen von dem Kinderwagen oder Buggy, sondern ich hab sie immer in der Trage. Weil dann habe ich die Hände frei. Der Kreuz ist kein Einfluss auf den Kreuz. Na, das ist lustigerweise gar nicht. Wie hat doch hier das ist eine Kaffeemaschine, die sich gerade ausschaltet. Ach, das ist schön. Ja. Das tut mir gar nicht weh. Ich mache wohl brav Yoga. Das ist was heute. Hier doch? Ja. Im Raum? Ja, ja. Da ist sie groß genug. Ich habe so Yoga-Übungen, die ich dann halt einfach mache und dann geht's mal gut. Kinderwagen zahlt mich gar nicht, weil den muss ich dann die Stirn aufzahlen. Ja. Den muss ich die Stirn aufzahlen. Es ist eine Scheiße, du kommst da nicht ein. Dann aber du nimmst schon immer einen Lift, dann kommt, oder? Dann kommt, nicht wegen dem Knie, nimm ich einen Lift, ja. Ah, hast du doch Knieprobleme? Ja, Knieprobleme habe ich doch ein bisschen. Ich weiß, wie das ist. Aber das ist, was die deswegen Stirn bergab gehen oder sowas. Was Ernsteres oder einfach nur Muskel? Einfach, man muss ein bisschen schauen. Man muss auf seine Gelenke schauen. Ich habe nämlich jetzt auch. Na, aber das Problem Februar ist, Knieprobleme entwickelt und das ist ziemlich zart, bis das weggegangen ist. Also mittlerweile ist es wieder okay und es wird immer besser, aber ich habe schonen und schmieren. Mhm. Was schmierst? So eine gelb-weiße Packung. Wie heißt es denn? Ist das eine Wirkstoff? Ich habe das bekommen und nicht gelesen, was das... Weil schon passt. Nein, ich weiß nicht. Also ich bin kein Fan von Kinderwagen. Ja. Vor allem, weil unserer, der sehr teuer war, leider dreimal schon hin worden ist. Das ist leider sonst am Montagsgerät. Genau, ich glaube, du hast mir erzählt, du möchtest ihn verkaufen und vielleicht ist es dir schon gelungen. Nein, wir haben ihn jetzt doch nochmal gehalten und nach Kärnten transportiert, weil irgendwie du kannst da keinen hin Kinderwagen verkaufen. Ich nehme sie gerne in der Trage, weil du hast dann einfach keinen Stress. Du kannst überall hin, du bist von nichts, du brauchst keinen Lift, du brauchst keine Rampen, es gibt keine Tür, durch die du nicht durchkommst, weil sie zu eng ist. Mhm. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass es mir so taugen wird. Wickelst du das Kind eigentlich überall? Ich war nämlich gestern in einem Möbelhaus und die haben es in der Phonoabteilung gewickelt auf ein Phonomöbel. Was ist ein Phonomöbel? Ja, so ein Möbelstück, wo der Fernseher draufsteht. Na, ich frage immer, gibt es einen Wickeltisch? Und wenn sie mir sagen, ja, dann sage ich hin. Aber wenn es im Frauenklo ist, wenn sie sagen, nur leider haben wir nicht, dann wickle ich da, wo ich sage, wo soll ich denn mein Kind wickeln? Und wenn sie mal sagen, da kannst du am Tisch wickeln, dann wickle ich sie am Tisch. Mhm. Aber es hat halt, es hat halt einfach Bedürfnisse und die Bedürfnisse meines Kindes übersteigen die Bedürfnisse von einem international tätigen Möbelkonzern um einiges. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich frage mich schon, man unterliegt ja einer gewissen Hausordnung in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit. Deswegen frage ich ja immer die Menschen, wo ich wickeln darf, die da halt arbeiten. Aber dadurch, dass wir Stoffwindeln haben, was auch noch ein Thema ist, Stoffwindeln könnten, ist das wirklich nicht so ein großes. Wieso sind die saugfähiger oder was? Ja, wenn man jetzt dann so sagt Stoffwindeln, dann denken die meisten Menschen an so Tücher, die man ums Kind umschlingt und dann mit einer Sicherheitsnadel zumacht und die man dann auskochen muss, gell? Und das war nämlich die Stoffwindel, wie sie unsere Großeltern gekannt haben. Also, der Vorteil von diesen Stoffwindeln ist, dass sie viel billiger sind, weil du kannst sie waschen. Mhm. Über den Verbrauchszyklus des Kindes sparst du 2000 Euro pro Kind oder sowas. Hausnummer, keine Ahnung. Das hast du hochgerechnet? Das haben mir die Windelverkäufer hochgerechnet. Und die haben da aber gesagt, was es insgesamt kosten wird. Genau. Weil was kostet es insgesamt? Naja, so eine Windel kostet 20 Euro. Okay? Ein Stück. Ja. Mhm. Ist zwar schon viel mehr als eine Schachtel Pampers, die kosten 30 Stück 10 Euro. Für gewöhnlich ist es doch so, sobald man merkt, dass da die Windel voll ist, wechselt man sie, oder? Bei Wegwerfwindeln. Ja. Ja, genau. Und hier ist es anders. Nein, die wechselst. Erstens haben sie halten länger, weil sie besser saugen. Es gibt verschiedene Materialien. Es gibt Bambus, Baumwolle, Hanf und sowas. Oh. Das sind die Einlagen. Und dann hast du halt die Überhöschen. Wir werden dann jetzt gleich einmal die Windel wechseln, dann kannst du ja zuschauen, wenn es dich interessiert. Mhm. Das kann man erwarten. Ja. Ja, aber und wie viele Garnituren benötigst du? Es kommt drauf an. Also wir haben jetzt ein bisschen zu viel, weil das Gute an dieser ganzen Stoffwindeln ist, du kriegst die über Willhaben gebraucht und sie funktionieren aber genauso. Aber wenn du dann fertig bist mit den Windeln, dann verkaufst du sie für 10 Euro das Stück. Die werden nicht hin, oder was? Nein, das ist ja, was der T-Shirt hin? Ja, aber Schwamm ist doch irgendwie einmal durch. Es ist ja kein Schwamm. Das ist ja, aber es wird ja fast gesaugt. Ja, aber das ist Textil. Das ist ja Baumwoll. Das ist ja Baumwollstoff. Ach so. Was ist jemand? Oder Hanf oder sowas. Aha, aha. Und die saugen das und du kannst es dann halt je nachdem, Hanf saugt langsam, aber viel, Baumwolle saugt schnell, aber wenig, dann tust du es halt so schichten, dass du es dann für deine Bedürfnisse hast. Jetzt weiß ich, wir gehen nicht aus dem Haus, deswegen habe ich da jetzt nur Baumwolle drauf getan und kein Hanf. Der Vorteil an diesen Stoffwindeln ist, wenn sie sich angaxen, dann bleibt es in der Windel drinnen. Gell? Und mit den Wegwerfwindeln quillt es außer. Mhm. Und ich habe zweimal schon den ganzen Kinderwagen von Scheiße befreien müssen. Und du kannst es dann halt auch besser timen. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, ich bin jetzt dann da in diesem ETPT-Möbelhaus bei Bang & Olufsen Phonomöbel. Und gleich gegenüber ist McDonald's Kindercafé, keine Ahnung. Ich gehe dann um und hol mir eine kleine Pommes und kann dann da in Ruhe wickeln. Oder der DM hat zum Beispiel Wickeltische. Also du, wenn es dir dann voll gebisselt hat, dann tust du in einen Windeleimer, das stinkt ja nicht einmal so extrem. Wie Wegwerfwindeln zum Beispiel. Man muss es aber schon separat waschen. Ja, du waschst es separat. Und wenn du das waschst dann halt alle zwei Tage oder sowas, hast dann halt wieder eine Ladung voll, dann schmeißt du in die Waschmaschine, dann hängst du sie auf und dann geht's wieder weiter. Ich wasche sowieso die ganze Zeit. Das ist ja eigentlich einer der treibenden Kostenfaktoren neben den Impfungen. Das Essen ist ja wahrscheinlich nicht so der Faktor. Nein, also jetzt ist er ja jetzt mit uns mit. Ich meine, gut, wir müssen halt für die Milch, also dieses Milchpulver müssen wir kaufen. Das ist jetzt aber auch nicht so die Welt. Und die Windeln sind schon sehr teuer, ja. Das ist gar nicht so ohne. Generell, das gemeinsame Budget, das hat das funktioniert? Ja, es funktioniert dann funktioniert. Nicht so gut. Ja. Ich meine, es hat sich ein bisschen verschoben dadurch, dass meine Frau jetzt dann halt relativ, also Karenzgeld kriegt sie relativ wenig. Deswegen habe ich jetzt ändert sich jetzt dann im Herbst wieder und dann, wenn wir beide wieder arbeiten, dann pendelt sich das dann wieder ein. Aber sonst funktioniert das ganz gut und ist schon gescheit, dass wir da gemeinsam und getrennt. Ja? Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel beim letzten Podcast geredet über das Auto, gell? Wo absolut nicht notwendig. Nicht notwendig. Also ich fahre mit ihr nach Kärnten im Zug. Es ist wunderschön, mit dem Baby im Zug zu fahren. Meistens, also die einzigen, die es stört, sind manchmal die Mitreisenden, aber die können, bin ich dann auch, da denke ich mir dann einmal, Entschuldigung, telefonieren, tun sie. Manchmal schreit das Kind halt ein bisschen, was willst du machen. Aber im Zug ist es total angenehm, weil du kannst halt aufstehen, du kannst umgehen, du kannst sie beruhigen, du kannst dir was sagen, es gibt was zum Schauen. Im Auto ist er halt im Kindersitz drinnen und muss im Kindersitz drinnen bleiben. Und in der Stadt brauche ich es eigentlich nur, also ganz selten, dass ich sage, oh, jetzt müsste ich irgendwas transportieren. Weißt du, im Museum mit dem Kind? Ja, wir waren schon im Museum. Das war die 1848er Revolutionsausstellung im Ballet Niederösterreich, war ich. Was sie macht, das ist auch spannend, vielleicht ein Gebärdenkurs macht sie. Wo sie halt so mit Liedern lernen, sie halt so Gebärden. Weil es ist eine anerkannte Sprache in Österreich, die österreichische Gebärdensprache. Es ist halt eine coole Sprache. Ich habe irgendwie mehr Bezug dazu als zum Chinesischen, weil manche Kindergärten bieten ja Chinesisch an. Wobei, ich weiß es nicht. Ich habe nie einen gesehen, Englisch ist Standard. Das ist jetzt so dieses... Die besten Voraussetzungen schaffen. Genau. Es ist halt der Gebärdenkurs, es ist halt lustig, weil da sind andere Babys und da wird gesungen und auf die Art und Weise werden halt die Gebärden beigebracht. Das Kind versteht dich teilweise, was du sagst. Sie versteht sehr viel. Mhm. Und Gebärden ist dann ganz ähnlich. Also so selber dann Gebärden machen, kann sich eher weiter weg. Die Theorie ist, dass sie eben... Zuerst verstehen und dann agieren. Genau, und sie kennen die Sprechorgane, also die Stimmbänder und der Kehlkopf und die Zunge und der ganze Scheiß. Das entwickelt sich erst nachher, bevor sie aber eigentlich schon kommunizieren können. Und wenn sie dann die Gebärden schon kennen, also die Gebärde zum Beispiel, Ragazzi. Ja. Genau. Das, wenn sie es zum Mund macht, dann ist es Essen. Ja. Und wenn sie mir das sagt, das kann sie schon ein bisschen, dann heißt es Hunger. Weißt du mal, so fängt es dann halt an. Ja. Das sind dann halt, und es gibt dann halt Gebärden für genug und für mehr und nochmal und solche Sachen. Sie hat dann Gebärden. Muss man sich eigentlich im zarten Alter von 1 plus ja. Gedanken über den Kindergarten machen, anmelden, suchen? Haben wir schon. Wann? Naja, es ist, also wir haben im 16. schon Kindergarten Anmeldungen gemacht, weil mir alle gesagt haben, habt ihr noch keinen Kindergarten? Dann habe ich halt angerufen bei den Kindergärten, die halt in Hall kommen. Für mich ist das größte Kriterium kurze Distanz zur Wohnung und dann Garten. Und dann habe ich halt da angefragt und dann haben sie gesagt, ja, wann würden Sie denn kommen wollen? Die haben gesagt, ja, im Herbst 2020. Ach, da ist ja noch Zeit. Aber kommen Sie am so und so vielten vorbei und wir machen eine Führung. Warte ganz kurz jetzt. Kurz ein Telefon. Das Kind krabbelt vom Wohnzimmer ins Vorzimmer und wurde am Gang erwischt und wieder zurückgebracht. Die Kindergartenpädagogin hat dann halt gesagt, ja, na, es ist kein, also sie kann nichts versprechen, aber sie meldet sich dann ein Jahr vor dem Einschreibetermin, also wenn sie 20 Jahre. Sie meldet sich bei euch. Sie meldet sich bei uns, ja, ob wir Trainer. Den Platz haben oder nicht. Es schaut gut aus. Es ist einfach nicht so hoher Bedarf, außer du hast halt Ansprüche und magst in einen besonderen Kindergarten gehen. Brauche jetzt keinen Kindergarten, wo ich 500 Euro zahle im Monat. Eine kostenlose Variante? Ja, natürlich. Du kannst, also wenn du städtische oder städtisch geförderte, warte ganz kurz. So, dieses Mal ins Badezimmer gekrabbelt. Nein, es ist nicht das Badezimmer, es ist das Kinderzimmer. Es schaut uns so aus, das Badezimmer. Es kommt zurück. Tür zu. und es hat einen Stick in der Hand, einen Drumstick. Hansi geht ins Kinderzimmer und holt eine Kindertrommel raus und beginnt behendet zu schlagen auf das Fell. Ja, Kindergarten, ja genau. Also das, ich glaube, sowas habe ich das Kind auch gehabt, aber gleich kaputt gemacht. Du zahlst, glaube ich, nur fürs Essen. Und der Rest wird von der Gemeinde Wien übernommen. Mhm. Und dann zahlst halt für Ausflüge oder sowas. Das ist halt schon ein bisschen Kriterium. Es gibt Kindergärten, die machen viele Ausflüge, weil sie halt Eltern haben, die sich das leisten können. Und dann gibt es Kindergärten, die machen eher wenige, weil sie halt die Eltern da nicht in eine Kostenfalle einlocken wollen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir da einen Favoriten angeschaut und da schaut es auch sehr gut aus, haben sie uns gesagt, dass wir da... Also ein Kindergarten, der ist gleich ums Eck und der hat 5 oder 6 Gruppen, wo die Ilvi eine in Frage kommen würde. Von welchen Betreuungsschlüsseln redet man ungefähr? Also was gibt's da? Hey, das wollte ich gerade sagen. In die Kleinkindgruppen, also so, wo jetzt hier eine kommt, ab 2, normalerweise kommst du erst ab 3 in den Kindergarten, aber ab 2 oder früher ist ein besserer Schlüssel. Das sind, glaube ich, 15 Kinder bei 2 Pädagoginnen. Aha. Meistens sind es Pädagoginnen. Aber was wollen wir noch reden? Kinderzahl haben wir schon gesagt, gell? Ja, also doch nach unten revidiert. Ja. Budget nach oben revidiert. Ja. Ja, diese ganzen Spaßigkeiten gehen sicher total alle nicht mehr aus. Ja. Früher ein bisschen ausgegangen. Ein neues Telefon. Ja, so. Du hast ja gerade ein neues Telefon bestellt. Ich habe mir ein Telefon bestellt, das vor 3 Jahren nicht mehr. Mein Telefon ist leider kaputt worden und ich habe es jetzt mit Android probiert und das ist auch nicht. Android ist nicht so ideal. Es ist leider wirklich so, dass iOS in meinen Augen das optimale Betriebssystem für ein Smartphone ist und deswegen habe ich mir jetzt ein iPhone SE für 160 Euro gekauft. 160? Mhm. Das geht doch. Ich finde ja. Also es wird halt jetzt noch ein Zeitl gehen und dann kriege ich keine Updates mehr, aber zumindest kriege ich noch ein paar Updates im Vergleich zu den ganzen anderen Androids. Funktionieren nur die Apps nicht mehr richtig? Das kann sein, dass die Apps nicht mehr richtig funktionieren, aber dann denke ich mir, ich brauche keine Apps, scheiß drauf. Also, na, aber halt andere Sachen. Ich möchte 100 Euro bei einem Eishockey-Abend ausgeben, weil 25 Euro die Karten und dann noch einmal essen, trinken, saufen und sowas geht halt alles. Konzert oder sowas? Konzerte, vergiss es. Du wolltest, dass ich Dead Kennedys anschaue. Dead Kennedys, ja. Die sind nicht top. Mittlerweile vielleicht schon in dem Alter. Die wollte ich mir anschauen, bin sogar dann hingefahren, aber dann war sie schon ausverkauft. Ach so. Oh je. Ja. Heute spielt Tokotronic live auf dem Donauinselfest. Um 22.40 Uhr ist der geplante Beginn. Couldn't care less about Tokotronic. Naja. Windelstillen, Schlaftraining heißt. Puh, kennst du das? Weißt du, was das ist? Atmen, bestimmte Atemvorgänge. Nein, das ist was grausam Gemeines. Ich weiß, was du meinst. Dass ich keine Eltern, also niemanden wegen einer Entscheidung, die er trifft, außer Impfen, verurteile. Schlaftraining ist, also es ist bei uns ist es so, wenn sie schlaft und in der Nacht wacht sie auf, wir gehen hin und wir kümmern uns um sie, dass sie weiß, es kommt wer. Und dann schlaft sie ja meistens wieder ein. Es gibt dann aber wieder das eben dieses sogenannte Schlaftraining, das besagt, mach die Tür zu und von irgendwann einmal hören sie auf zum Schreien. Und das ist etwas, was wir nicht machen. Also wir, weiß ich nicht, ob man das wirklich als Strategie anwenden soll, wenn du den ganzen Tag probierst, das Selbstvertrauen von dem Kind oder das Vertrauen in die als Elternteil aufzubauen und dann in der Nacht gehst du dann einfach nicht mehr hin. Da gehen ja die pädagogischen Ansätze auseinander. Ja. Wenn man es so vorstellt, dass das früher eben so Stammeskulturen waren und das Kind eher ruhig gehalten werden sollte, damit der Schlaf von den anderen gewährleistet wird, dann ist es vielleicht eh das bessere System, ne? Ja. Dass man sich ums Kind kümmert und es nicht schreien lässt. Ey, ich mein, ich habe vorher gesagt, dass ich das Kind schon ein bisschen, also so 30 Sekunden, ich warte mal kurz ab. Ob es vielleicht von selber wieder zur Ruhe kommt. Inzwischen ist es echt so, dass sie sich von selber sich selbst kontrollieren kann und von selber wieder runterfährt. Aber wenn sie so nach einer Minute noch immer schreit, und das wird dann ja immer verzweifelter, also das erste Mal, und dann gehe ich schon nicht. Und dann machst du was? Dann nehme ich sie und dann gebe ich ihr Bussi und dann tue ich sie ein bisschen hutschen und dann schauen wir mal, ob wir wieder einschlafen und wenn sie dann gleich wieder einschlaft, dann hutsche ich sie noch ein bisschen, lese ein bisschen Reddit und probiere sie dann wegzulegen. Du liest Reddit? Ja. Nein, aber das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, du halt, es ist halt... Oder ich schaue Eis, okay. Was ich gesagt habe wegen Handy, gell, dass ich in der letzten Folge habe gesagt, dass ich das Handy weglegen will. Du hast ein Aufladegerät, das befindet sich am Eingang des Gebäudes, des Schlosses und da wird es dann angesteckt und wenn du dann den Raum verlässt, dann nimmst du es mit. Ja, ist nicht so ganz, ist aber noch immer das Ziel, dass ich da hinkomme. Aber da steht der Rechner, das so. Ja, es sind schon viele Monitore und Bildschirme da, das stimmt schon. Aber das ist auch eine gewisse Realität. Und ich habe sie, ich lasse sie auch mit dem iPad spielen. Ich möchte aber halt auch schon mit dir ein bisschen umprogrammieren. Triggern. Und schauen, ob wir programmieren hinkriegen. Ja, und wie hat der Sommer ausgeschaut? Das wäre noch eine gute Frage. Kannst du dich noch erinnern an deine Sommerferien? Ja. Also am Anfang war das echt intensiv, so mit rund um die Uhr Kind. Und dann haben wir echt teilweise auch gedacht, mach bitte, hört das nie auf. Und es ist dann aber im Laufe des Sommers immer besser geworden. Und wie wir die 5S von Harvey Karp, des glücklichen Schlafes, entdeckt haben, die ich jetzt da noch erwähnen will. Seitenlage, Summen, Schütteln, Schnuller und Wickeln, genau. Schütteln, nicht schütteln, sondern rütteln eigentlich. Also so leichtes Vibrieren des Kindes in Seitenlage mit einem Zutz im Mund eingewickelt und dann weil die Theorie ist die, dass du dadurch die Mutterleibsituation. Ach, das war es ja, das ist ein. Weil unsere Kinder anscheinend ein Trimester zu früh auf die Welt kommen, also eigentlich erst mit 12 Monaten, sozusagen die ersten 3 Monate, deswegen sagt man 3 Monatskolik. Vielleicht kommen es früher, weil der Kopf immer größer wird. Genau, das ist die Theorie. Der Kopf ist zu groß, kommt sonst nicht durch den Geburtskanal durch. Und deswegen simuliert man halt die letzten 3 Monate noch ein bisschen im Mutterleib, indem man. Der Sommer war sehr anstrengend und ich habe echt teilweise mal am frustriert sein. Alleinerziehende Mütter sind die ärgsten, die coolsten und die stärksten. Besonders wenn sie nur berufstätig sind. Das ja, ne fucking hell, Alter, wie das funktioniert, so, ist unbegreiflich. Also wirklich, was ist ordentlich. Eigentlich mit der Wertschätzung, die dir nicht so zuteil wird als Nicht-Mutter? Ah, er bemüht sich so, ah, er ist so lieb. Ach, das Kind schreit, ja, er ist ein bemühter Mann. Und wenn es jetzt eine Frau bist, dann Rabenmutter, wenn das Kind schreit. Wertschätzung kriege ich schon sehr viele. Von vielen Seiten, von allen Seiten. Manchmal, dass jemand sagt, das Kind so laut. Sag ich, ja. Und reagierst du anders anderen Leuten gegenüber oder in der Öffentlichkeit mit dem Kind jetzt da so als vorbildmäßig jetzt schon? Nein, nicht. Noch nicht. Mhm. Also ich gehe ja noch bei Rot über die Ampel, wenn kein Auto kommt. Aber wenn du angesprochen wirst, wegen einem Kind. Ja, wenn er angesprochen wäre ich gern, was ich hasse und wo ich dann auch wirklich grantig wäre und steinzeitlich. Das ist, wenn fremde Menschen einfach mein Kind angreifen. Boah, da wäre ich heiß. Und das machen sie. Die haben keinen Genierer. Die kommen einfach her, du stehst mit dem Kind in der U-Bahn, hast du am Bauch, gell? Und das Kind schaut halt um und schaut, es ist schon auch sehr süß, das muss man dazu sagen. Und dann kommen die und machen einfach so, und dann muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass sie den nicht. Ich habe mir auch gerade zusammenreißen, ja, wie gell? Du mir in die Nase gefasst hast. Ja, aber das machen sie mit Baby. Ja, wir sind Freunde, die kennen nicht aufs Knie legen. Wir kennen uns ja, aber Fremde. Ja, ja, nein, das geht echt nicht. Das ist so, wie wenn du einen Blinden angreifst. Komm, ich nehme sie mit. Ja, egal wohin. Also, aber die Leute haben wirklich, die denken sich, das ist ein Kind, da kann man es machen. Also, wirklich. Oder wie ein Hund, den man, ne? Ja, nein, also ganz, ganz schlimm. Wie schaut der nächste Sommer aus? Ist jetzt praktisch, wir sind jetzt im Juni. Es ist jedes Jahr Juni und der neigt sich zu Ende und es wird langsam heiß. Es wird heiß, ja. Du fährst nach Italien. Nein, also die ersten 2 Wochen sind wir in Kärnten. Dann sind wir wieder 2 Wochen in Wien, 3 Wochen, gerade 4 Wochen in Wien und dann fahren wir erst im August nach Grado. Es ist ja so, jetzt kommt ja die feine Zeit, gell? Jetzt fängt es ja an zu verstehen, jetzt fängt es ja an zu gehen, jetzt kann man ihr sagen, sei mal leise, Schatzele. Heute haben wir das erste Mal Nein ausprobiert. Nein! Das heißt nur, meine Mutter hat mir mal erzählt, sie hätte mir die Wörter ich will nie lernen sollen. Wie schaut der heutige Tag noch aus? Der heutige Tag schaut aus, dass sie jetzt dann ein bisschen schlafen wird wieder. Das heißt, wenn es nicht regnet, werde ich vielleicht sogar ein bisschen außer begleiten, damit sie ein bisschen leichter einschlaft. Und dann kriegt der Papa Mittagessen und das Bubilein kriegt da Mittagessen und dann kommt die Mama haben. Und dann schauen wir den Tatort an. Achso. Na, dann werde ich mich am Nachmittag niederlegen und schlafen. Okay. Gut, Puppi. Ist das das Schlusswort schon? Ha? Schaut ein bisschen aus wie ein Vampir mit den unteren Zeichen. Ja, gell. Sag noch was. Sag einen Titus noch auf. Auf Wiederschauen. Trink mal noch einen Kaffee. Hast du noch Milch vielleicht? Ja, natürlich auch noch.